Ich habe 2 Flugtickets nach Palma de Mallorca für dich gebucht. Was kann ich sonst noch für dich tun? Alexa, Alexa, beam mich zum Sechser. Ich bin wirklich total vernetzt. So mancher ist total entsetzt. Handy, iPad, Smart TV. Doch was ich lieb, ist diese Frau. Sie ist die, die alles kann. Sie bringt uns jetzt zum Ballermann. Alexa, Alexa, beam mich zum Sechser. Alexa, Alexa, beam mich zum Alltag scheißt, dann mach es nicht komplexer. Sag einfach Alexa, Alexa, Alexa.